Die Grünstein-Variante. Eine Geschichte in Erinnerung an Geschichten, die Ludwig Turek erzählt hat. Von Wolfgang Kohlhase. Wiedersehen, Gastecki. Fall nicht, unten ist dunkel. Freitag spielen wir wieder. Freitag verlierst du, Gastecki. Schach ist ein schönes Spiel. Das konnten sich nur welche ausknobeln wie die Araber oder Inder, ich meine, die so viel Zeit hatten. Lässt sich auch nicht verbessern. Haben schon viele versucht, alles Quatsch. Gastecki ist Kellner, aber als Schachspieler ein schlauer Hund. Mensch, könnte ich diesen Springerzug gebrauchen. Grünstein-Springerzug. Immer wenn ich Spanisch spiele, die spanische Eröffnung, fällt mir Grünstein ein. Bloß nicht dieser Zug. Tja, so lange her. Der wusste einen Zug, durch den Schwarz gewinnt, bevor es noch richtig losgeht. Glaubt mir keiner. Ausgeschlossen, sagen die Experten. Ist alles durchgerechnet. Nur wenn Weiß pennt, sagt Gastecki. Es kommt natürlich immer auch auf die Intuition an. Als ich zum Beispiel gegen Aljochin gespielt habe, war der völlig blau. Aljochin, der Weltmeister. Gegen den habe ich in Nizza gespielt, in meiner Eigenschaft als Seemann. Ich habe ja nicht immer aus dem Küchenfenster auf den Hof geguckt. Der ist natürlich gegen 30 Mann angetreten, simultan. Und ich war der 28. als Gast. Mensch, war der blau. Den mussten zwei Mann den Tisch entlang führen. Trotzdem hat er rein intuitiv den Schachclub Nizza in die Pfanne gehauen. Ja. Grünstein. Du meinst Grünfeld, sagt Gastecki. Den meine ich nicht, sage ich. Grünfeld aus Prag, der diese Verteidigung erfunden hat. Grünfeld Indisch, der war deutscher Meister. Ich meine nicht Grünfeld, sondern Grünstein. Und der war nicht aus Prag, der war aus Polen. Und deutscher Meister war er auch nicht. Der konnte nicht mal Schach spielen, jedenfalls nicht bis dahin. Das ist ja das Komische. Ja. Das könnte übrigens jemand bezeugen. Und zwar ein Grieche, der 20 Jahre lang versucht hat, auf der Insel Korfu den deutschen Kartoffelpuffer einzuführen. Der saß auch in diesem Pariser Knast im Sommer 39. Und Grünstein wiederum war von der mörderischen Einbildung befallen, dass er immer zu schlachtet. Tag und Nacht hat er Ochsen geschlachtet. Tag und Nacht hat er Ochsen geschlachtet. Ich begrüße Sie, Herr Scheuchet, so früh am Tag. Ich grüße Sie mit Respekt. Nun blicken Sie auf das gute, stattliche Tier, was für ein schönes Gewicht. Ein Glanz auf dem Fell und das Auge so dunkel und sanft. Morgen, Kamerad. Ich habe ihm schon gebunden die Füße, wenn Sie gesprochen haben, das Gebet und geprüft, das Scheuchetmesser lang und scharf, das Chalef. Werde ich ihn legen. Was ist los, Kumpel? Ich bitte Sie nun, schneiden Sie mit geübter, frommer Hand. Machen Sie den Schnitt nach dem Gesetz, Herr Scheuchet, und das Blut springt hellrot aus der Kreatur. Und in Ihrem Auge ist ein Staunen und kein Leid. Komm hoch, Grieche, ein neuer Tag. Was lebt, will nicht lassen die Welt, nicht der Mensch und kein Ochs. Es pumpt mächtig sein Herz, aber das Blut springt forte. Und er wird müde und immer mehr müde. Und leise geht die Seele davon. Was hat er denn, Grieche? Er schlachtet. Schlachtet Ochsen. Lunge, Leber, Herz und Milz, nun prüfen Sie, Herr Scheuchert, mit kundiger Hand. Sind Löcher, wo Sie nicht dürfen, ist Trefe womöglich der Ochs. Dürfen die frommen Leute nicht essen sein Fleisch? Ich sage es nur so, Herr Scheuchert, der hat mich gekostet 800 auf dem Markt. Doch, die Nadinette. Wer ist dran mit dem Kübel? Grünstein ist dran. Sie lächeln, Herr Scheuchert, ich sehe, Sie lächeln. Dein Ochs, mein lieber Katzef Grünstein, ist koscher. Lass mal den Ochsen und bring den Kübel raus. Gedankt sei Gott. Sehen Sie, Herr, ich weiß, dass ich dran bin mit dem Kübel. Gelobt sei Gott, denn es ist Fleisch da für den Schabbes. Ich gehe schon mit dem Kübel. Er setzt aus die Sonnabend und die Sonntag. Sonst er schlachtet, seit ich hier hinzugefügt, jeden Tag. Die scheinen zu zweit zu schlachten. Ja, ganz durchgedreht. Püree im Kopf. Von Polen kommt. Es kann auch Heimweh sein. Heimweh kann einer haben nach einer Arbeit wie nach einer Gegend. Wo bist du denn her? Ich stamme von Insel Korfu, welche besucht ist von deutschen Kaiser Wilhelm II. Die 11. April in 1905. Der war auch überall, was? Besucht griechische König Georg. Mhm. Ich bin auch mal an Korfu vorbeigefahren. Und zwar so, dass Korfu Backbord lag. Ha? Hast du da unten so gut Deutsch gelernt, Grieche? Ich lerne reichlich Deutsch aus Büchern. Mhm. Ich beginne mit Kochbuch, als dann ich füge hinzu die Geschichte von Preußen. Erstaunliche Mischung. Gebratener Biberschwanz, gedämpftes Amelfleisch mit Rotwein, großer Melklos für gewöhnliche Tisch, desgleichen auf Obst gekocht. Bismarck, Moltke, Friedrich III. Genannt, der Sommerkaiser. Ich spreche richtig? Jedes Wort. Wir Deutschen fürchten Gott, sonst nichts auf die Welt. Ist richtig? Als wenn du bei uns zur Schule gegangen wärst, Grieche. War heute ein Mann da in einer weißen Bekleidung, der hat geworfen an jeden Kübel einen Blick, bevor man hinausgießt. Ich frage ihn, was er da prüft, da sagt er Merde. Ich will nicht hoffen, das ist eine Epidemie. Merde ist Scheiße. Wissen Sie das genau? Auf Französisch ausgedrückt. An einem Ort, wo der Eiffelturm sich erhebt, möchte man sich eigentlich vorstellen, eine Wasserspülung im Gefängnis. Und vom Frühstück? War noch nichts zu sehen? Nichts war zu sehen von irgendwas. Frühstück ist, wenn die Sonnenschein rührt an die Kübel. Die klopfen und klopfen. Die Tag und die Nacht klopfen. Die Frage ist, nach welchem System? Das ist schwer rauszukriegen, weil sie Französisch klopfen. Verstehen tut man nichts, aber gestört ist das ganze Gefängnis. So merkst du, dass du nicht allein bist, Grüßer. Mit seiner Sünde vor Gott ist jeder allein. Lesequel. Ich habe eine Frage, Gardien. Une question, Monsieur. Kommt hier heute mal ein Chef vorbei? Mon affaire la soupe. Den Sonntag habe ich mir gefallen lassen, aber jetzt will ich wieder raus hier. Dondequel. Ich bin Kapitän, ich verweise auf das internationale Seerecht. Ich weise darauf hin, dass im Hafen von Fréjus ein Schiff ohne seinen Kapitän liegt, solange ich hier bin. Das kann zu Verwicklungen führen, die euch teuer zu stehen kommen. Je ne comprends pas. Mach auf! Du Affe! Ich will den Direktor sprechen! Ich fordere meine Freilassung! Ich will meine Papiere wieder haben! Ich verlange, dass hier ein Anwalt erscheint! Ihr habt kein Recht, mich hier einzusperren, ihr Affenärsche! Verflucht, mir fehlt nur das richtige Französisch. Ihre Suppe wird kalt, Herr, und Sie werden Ihre Lage nicht verbessern, wenn Sie schreien. Ich schreie nicht, ich sage meine Meinung. Hm. Man wird sich nicht interessieren für Ihre Meinung. Denken Sie, ich habe nicht verlangt nach der Direktion. Die zweite Woche habe ich einen Brief gerichtet an den Herrn Gefängnisdirektor. Auf der Hälfte von einem Blatt Papier, was der verrückte griechische Herr hier freundlicherweise in seinem Besitz hat. Na, und? Wer ist verrückt in diesem Zimmer? Wer? Ist die Suppe immer so beschissen? Eine schlechte Suppe, weil ein schlechtes Rezept. Gar kein Rezept. Es wechselt nur die Farbe und die Temperatur. Aber anständiges Brot. Das Brot ist in Paris gut. Ich verstehe von Suppe. Man nehme eine Fasan, zwei Rebhuhn und ein Schnepf und ein Hase, alles gekocht, setze hinzu Butter und Weißwein. Mhm. Oder Orangenschaumsuppe. Original von Griechenland. Ist angerichtet von Orangen, Korinthen, Ei, Sahne und kleine Portion Cognac. Nun warte doch mal mit dem Orangenschaum, bis wir mit der Brühe hier fertig sind. Dann fressen wir erstmal den Ochsen, den Grünstein umgebracht hat, und morgen schlachtet er vielleicht ein Schwein. Warum sind Sie beleidigend? Ein Katze wird nicht schlachten, ein Schwein in seinem Leben nicht. Ich meine ja auch kein Schwein, ich meine einen Hammel zur Abwechslung, meine ich. Ich wollte deinem Gott nicht irgendwie zu nahe treten, Grünstein. Naja. Ich bevorzuge andere Sorge. Wie lebt der deutsche Kaiser in Holland? Wer? Der deutsche Kaiser in Holland. Wie lebt? An den Mann denke ich eigentlich selten. Der Kaiser ist gesund. Hat Appetit? Ob der Appetit hat? Wohnt wieder in einem Schloss? Hör mal, Grieche, der Kaiser ist weg vom Balkon. Der sägt jetzt Holz in seiner Freizeit, habe ich mal gelesen. Das hätte er vielleicht überhaupt machen sollen. Was, sagt der Kaiser? Nicht sagt, sägt. Sägt mit der Säge. Der Kaiser sägt? Sägt. Und die kaiserliche Personal? Irgendeiner wird schon mit anfassen. Ja, ja, ja, ich wundere. Ein Monarchist, wie Sie bemerken. Mit einer sadistischen Beziehung zu Delikatessen. Ich würde sagen, ein Koch. Na, muss er deswegen quälen, die Mitgefangenen mit seinen Suppen? Ich bin eine Koch von einem Monarch. Ist gut, Grieche, sonst bin ich Admiral Nelson. Bitte? Sie müssen ihm nicht reinreden. Der Mensch hat sein Schicksal und er kreuzt die Wege von anderen Menschen. Ja. Seien Sie gegrüßt, Herr Scheuchert. Ein schöner Morgen. Ich warte schon, dass Sie kommen mit dem geweihten Messer. Sehen Sie sich an den mit Korn gemästeten Ochsen. Ich habe ihm gebunden die Füße. Ich lege ihn nun, dass Sie ihn schneiden können mit dem Chalef. Schneiden Sie und prüfen Sie und lassen Sie mich hoffen. Sag mal, Grünstein, wohnst du schon immer in Polen oder bist du aus Deutschland abgehauen? Hitler AD, scheiden tut weh. Ich bin hergereist aus Galizien mit einer ordentlichen Fahrkarte und wegen einem Geschäft. Ich habe nichts zu schaffen mit dem Herrn Hitler. Und warum sitzt du hier drin, Grünstein? Man sagt mir keinen Grund. Dann kann es lange dauern, weil Sie den Grund erst suchen müssen. Oder hat dich der Zoll erwischt? Sie ehren sich, Herr, ich muss mich nur prüfen vor Gott. Sag mal, Grünstein, spielst du Schach? Nein. Schade, wäre nicht so langweilig. Hast du es noch nie versucht? Ich habe es nicht gespielt, nie in meinem Leben. Du könntest es lernen. Was? Schach. Ich bring's dir bei. Schach ist ein ernstes Spiel. Sehen Sie, Herr Lodeck, ich bin schon in einer ernsten Lage ohne Schach. Es macht natürlich auch Spaß. Bin ich dazu im Gefängnis, dass die Leute sagen werden, einen Spaß hat er gehabt, der Grünstein im Gefängnis? Und womit wollen Sie überhaupt spielen? So machen Nudeln in Deutschland? Keine Nudeln. Es wäre vielleicht besser, Sie nehmen Ihr Brot zum Essen, Herr Lodeck. Sieht aus wie Nudeln. Das sind Schachfiguren, und zwar Bauern. Davon braucht man 16 Stück. Schachgrieche, das Spiel der Könige. Aber jeder kann es lernen. Ich lerne deutsche Sprache und deutsche Kochbuch und griechische Kochbuch alles im Kopf. Das ist reichlich. So, das ist ein Pferd. Ein Pferd? Da kommen natürlich noch Ohren dran. Sie arbeiten schön mit Ihren Händen. Ich habe Schach von meinem Vater gelernt. Allerdings hat er mir immer, wenn er verloren hat, ein paar hinter die Ohren gehauen. Gegen den eigenen Vater sagte er, gewinnt man nicht. Er war Zigarrenmacher. Habe ich richtig verstanden, dass Sie ein Kapitän sind, Herr Lodeck? Das bin ich. Auf einem Schiff auf dem Meer? Wo sonst? Wir denken manchmal an das Meer in unserem Städtchen, wie blau es ist. Und dahinter liegen glückliche Länder. Mit einem sanften Wind möchte man hinreisen. Aber wenn der Sturm heult, sitzen wir unterm Dach und denken an die armen Menschen auf dem Wasser und wollen lieber nirgendwo hin. Kann dein Schiff reisen bis Griechenland? Kein Problem. Und wie viele Matrosen dienen auf Ihrem Schiff, Herr Lodeck? Ein Bootsmann mit Namen Charlie, ein Amerikaner übrigens. Ja, wie viele Matrosen? Matrosen brauchen wir nicht weiter. Schade. Was ist schade? Ich habe gedacht, ich werde es erzählen für die Frau und die Kinder und die Nachbarn, wie ich mit einem Kapitän bekannt geworden bin. Es ist schade, dass es so klein ist, Ihr Schiff. Ein Schiff ist ein Schiff, Grünstein. Die Leute bei uns sind arm, aber sie haben einen scharfen Verstand. Ein Schiff für zwei Personen werden sie nicht gelten lassen. Ein schnellgehendes Schiff, als Ketsch getakelt. Ich habe Kojen für acht Personen. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, Herr. Ja. Wozu sollte man Grünstein zusammensperren mit einem großen Kapitän? Ausgerechnet Grünstein. So, das ist ein Turm. Er steht in der Ecke neben dem Pferd. Ich verstehe nichts davon. Ich muss denken an die Juden, die kein Fleisch haben, Herr, seit der Woche vor Pessach, seit ich abgereist bin. Und wie sie klagen, die Arme heben und schließlich nach Perlitschew schicken zur Konkurrenz zum Katzef Ringelmann. Wenn ich die Augen zumach, sehe ich einen Ochsen. Er geht nicht weg, bis ich ihn schlachte. Am schönsten haben Sie das Pferd gemacht, Herr Ludwig. So? Aber nehmen Sie Ihr Brot zum Essen. Vielleicht ich werde erlernen, dieses Spiel. Verflucht, hier sind Mäuse. Natürlich sind Mäuse. Die haben über Nacht die Figuren gefressen. Ich habe ihnen abgeraten, Lebensmittel zu lagern in Form von Schachteln. Man könnte sie fangen, und zwar mit Hilfe einer Streichholzschachtel. Haben Sie die Schachtel? Eben nicht. Und wie wollen Sie fangen eine Maus in einer Streichholzschachtel? Nicht in der Schachtel, mit Hilfe der Schachtel. Außerdem müsste ich einen Faden haben. Ich kann geben die Schachtel, aber ohne die Holz. Die Schachtel reicht, Grieche. Die wird hochkant unter den Waschschüsselrand gestellt. Und statt des Fadens geht auch ein Schnürsenkel und ein bisschen hartes Brot. Herr, vor uns waren Mäuse und nach uns werden sein Mäuse. Du siehst es historisch, Grünstein, hä? Und wozu soll ich Frankreich, das sich so schäbig benimmt, ausrotten helfen, die Mäuse? Die können ja hier auch überall rein. Guck dir doch diese uralten Dielen an. Ich bin sicher, wenn du da in den Ritzen folgst, findest du noch was von dem Tabak, den die Aristokraten geraucht haben, ehe sie los mussten zur Guillotine. Wissen Sie das genau? Was? Dass man hier gehalten hat, die Aristokraten? Alt genug ist die Bude. Hat man nicht auch geköpft den König? Hat man. Und die Königin eine schöne Frau? Ja, die auch. Ich sage Ihnen, es ist ein unsicheres Land. Sehen Sie, ich komme an in Paris. Ich besuche nur die Toilette auf dem Bahnhof. Ein Polizist nimmt sich den Ausweis, ein Dieb nimmt sich den Koffer, dann nimmt man mir die Freiheit. Und was kann ich tun? Nichts kann man tun, wenn Gott nicht hilft. Sind Sie nicht im Schlaf? Still. Eieieie. Warten auf die Maus. Mal ruhig, Grieche. Maus nicht kommt, kann ich richten eine Frage. Wie redet man mit deutschen Kaiser in einem Brief? Kannst du den Kaiser nicht wenigstens nachts ruhen lassen? Muss schreiben, sehr geehrter Kaiser, oder muss schreiben, Majestät, oder muss schreiben, sehr geehrter Imperator? Tut mir leid, wir schreiben uns nicht, er mir nicht und ich ihm nicht. Kann ich sagen, eine Sache? Mensch, sei doch mal still. Die Wahrheit über kleine griechische Knabe. Hat das nicht Zeit bis morgen? Ich will nicht sagen an diesen polnischen Mann. Es kommt doch keine Maus, wenn du dauernd redest. Wenn ich komme, kann ich fressen. Also, was soll Grünstein nicht wissen? Es fängt an mit dem Kaiser. Lieber Gott! Es ist die 11. April in 1905. Die Kaiser Wilhelm setzt die Fuß auf Korfu. Es haben aufgestellt die Kinder. Es haben gelernt auf Deutsch. Auch lebe der deutsche Kaiser. Auch eine Knabe ruft. Auch lebe der deutsche Kaiser. Schwupp, das war die erste. Obwohl du redest. Sie haben die Maus? Ja. Bravo, bravo. Der Kaiser reitet sehr schön mit der Adjutant und Ordonnanz auf weißem Pferd, reitet mit Helm von Gold, reitet, die Augen blitzt blau, neben die Pferde laufen die Kinder, laufen, laufen, solange sie können. Zuletzt läuft ein Knabe immer noch, die Pferde halten, der Kaiser steigt ab, der Kaiser geht an einen Baum, bedeckt von vielen Adjutanten, an die Baum. Der Kaiser macht. Die Knabe wundert, wann eine Kaiser macht. Aber er macht. Du meinst, der Kaiser pinkelt? Bitte? Der Kaiser pinkelt. So sagt man? So versteht es jeder. Ah, na ja. Die Knabe wundert, wie der Kaiser gepinkelt hat, knüpft zu, die lange weiße Mantel. Die Knabe ruft mit all sein Deutsch. Auch lebe der deutsche Kaiser. Psst. Ja, der Kaiser sieht an, die Knabe. Er hebt die Hand und sagt, und alle hören, wie er sagt, du, schöner Knabe, sollst, wenn aufgewachsen, in meinem Schloss in Berlin, die Speisen deiner Heimat auftragen. So sagt der Kaiser. Donnerwetter. Alle hören. Auf Deutsch oder auf Griechisch? Sagt Deutsch, die Knabe versteht nicht, aber die Gouverneur von Korfu versteht alles und sagt Griechisch. So wissen alle. Sag mal, Grieche, der Knabe bist doch nicht etwa du. Ich bin. Du bist der, der den Kaiser pinkeln gesehen hat? Ich bin. Junge, Junge, du bist ja ein richtiges Glückskind. Na ja, ja, es war ein Glück und ein Unglück. Ich war in die Schloss in Berlin, durch die große Tor, auf die große Hof, auf die große Treppe. Aber es war nicht da, der Kaiser. Mal langsam. Wo warst du? In die kaiserliche Schloss, eine Woche, jeden Tag. Und man hat dich nicht reingelassen? No, ich bin eingelassen, aber es war nicht da, der Kaiser. Und wo war der? Es war angerichtet, Revolution. Das ist eine Entschuldigung. Ja, und alle Jahre war große Freude, die Vater, die Mutter, die Brüder, die Schwester, alle freuen, weil die Knabe wird sein, ein berühmter Mann. Er wird nicht brauchen, die kleine Stück Land mit Olivenbäumen. Er wird nicht heiraten, die arme Mädchen von gegenüber. Die Mädchen weint, aber die Knabe lernt die Sprache und die Rezept. Die Vater lässt bauen einen Koffer von Nussbaumholz. Und die Leute staunen und reden. Die Koffer, die da steht. Das ist der von damals. Dieselbe Koffer. Nur ist gespickt jetzt mit die Stern. Die Blechscheiben, meinst du? Ist gemacht von Büchs, von Olivenöl. 7 Stern. So sieht schön aus, der alte Koffer. Der Krieg dauert lange. An einem Tag nach dem Krieg, die Knabe fährt ab und kann nicht finden, den Kaiser. Fragt überall und findet nicht. Es ist der kalte Winter. Eine Weile bleibt und hungert und friert. Endlich kommt zurück in Korfu mit keinem Geld, mit keinen Schuhe, nur mit dem leeren Koffer und Nussbaumholz. Die Olivenbäume haben geerbt, die Bruder. Ein anderer Mann hat genommen, die Mädchen. Es lachen jetzt die Leute. Still, Grieche, still. Ja? Das war die zweite. Ach, leider, die ist weg. Ja, ja, so war die Unglück. Hättest du bloß nicht gerufen, das lebe der Kaiser. Darf ich Ihnen eine Idee anbieten, Herr Lodeck? Ich denke, du schläfst, Grünstein. Wie soll ich, wenn Sie mir klappern, als Sie fangen? Nehmen Sie, möchte ich Ihnen raten, was Sie gerettet haben von Ihren Figuren und legen Sie es unter die Schüssel, da ist es geschützt. Und Sie schonen die Mäuse und die Menschen. Sortez la Finette. Ich wünsche einen guten Morgen. Ich werde dem Gardien heute mal meine Schüssel auf den Kopf hauen. Damit nachweislich ein Zeichen meiner Anwesenheit vorliegt. Herr Lodeck, ich wundere mich über Ihre Radikalität. Mit die Kübel. Ich treffe einen Mann von Spanien. Ich auch von Spanien, er denkt. Spanier gibt es viele hier, nach dem Bürgerkrieg. Die Gewalt führt zu nichts. Wenn sich jeder möchte ein bisschen einschränken, kann es nicht reichen für alle. Sowas haben die sich gedacht, glaube ich, die jetzt verloren haben in Spanien. Lasst ihr was von der Suppe übrig. Wozu Suppe? Man braucht weiße und schwarze Figuren. Und die Suppe ist heute besonders trübe. Fangen Sie wirklich wieder an, ganz von vorn? Warum nicht? Und wie viel brauchen Sie von den Schachfiguren? 32. Ich staune, dass Sie sind so hartnäckig. Ich hatte schon bei meiner Geburt einen dicken Kopf, hat meine Mutter gesagt. Tatsächlich. Und später, als ich geboxt habe, haben sich manche Leute an meinem Kopf so müde gekloppt, dass sie umgefallen sind vor Schwäche. Ich brauchte sie bloß noch anzustoßen. Ein Boxer sind Sie auch? Gewesen, Grünstein, gewesen. Und wie gesagt, ein Nehmer. Ist von Ihnen geschrieben worden in der Zeitung oder gesprochen im Radio als Boxer? Ich war Amateur, wenn ihr das was sagt, Grünstein. Im Arbeitersportverein Wuppertal, Leichtgewicht. Im Schwergewicht waren Sie nicht? Nein, kann ja nicht zugleich im Leicht- und im Schwergewicht sein. Ich frage Sie ja nur. Sehen Sie, bei uns haben wir keinen Boxer, auch in Perlitschew haben Sie keinen. Ich habe aber gehört von einem Schwergewichtsboxer mit Namen Joe Louis. Den gibt's in Amerika. Mit dem hatten Sie also nichts zu tun? Nein, mit dem nicht, mal abgesehen von allem anderen. Der kam nach meiner Zeit. Siehst du, Grünstein, und hier haben wir schon wieder ein Pferd. Grünstein? Ja, bitte. Ist das ein Wurzelverlies? Mein Koffer. Hola, petit pour vous. Herr Lose, ein Wunder. Was? Ein reines Wunder. Es ist mein Koffer. Die Wurst, die Zwiebeln, das Hemd, die Strümpfe. Sogar die Matze ist da. Süßer Vater im Himmel, es fehlt nichts, alles ist da. Ich denke, der Koffer ist geklaut worden. Ja, zuletzt habe ich ihn gesehen bei einem Herrn Kowalski auf dem Bahnhof. Ich habe ihm den Koffer stehen lassen und bin auf die Toilette. Und wie ich rauskam von da, lässt sich ein Herr Polizist meinen Ausweis zeigen. Er steckt ihn in die Tasche und ich sehe ihm dabei zu. Dann, verstehen Sie, verlangt er wieder den Ausweis. Verstehe ich genau. Und nun habe ich keinen mehr, bitteschön. Logisch. Und inzwischen sehe ich zu, wie Kowalski, den ich nicht kenne, außer dass ich bin gefahren von Warschau mit ihm im Abteil, sich langsam zurückzieht mit meinem Koffer. Siehst du, und Kowalski war ein ehrlicher Mann. Gott verzeih mir, wenn ich schlecht von ihm gedacht habe. Aber kosten Sie die Wurst, Herr Lodek. Mhm. Probieren Sie, griechischer Herr. Bitte, bitte. Mhm. Ja, ja. Mhm. Wann freut sich der Arme, wenn er verliert und wiederfindet? Mhm. Thymian, Knoblauch, Majoran und Kerbel. Können Sie es schmecken? Können Sie es riechen? Ja, ja, ja. Es ist, als menge ich die Wurst zu Hause in der Frühe. Als wenn ich das Städtchen sehe, wie es aufwacht und geht an die Gebete, ehe es dann geht an die Geschäfte. Mittwoch ist Rindermarkt, Donnerstag am Morgen wird der geschlachte Ochs. Schmeckt gut, die Wurst. Eine schmackhafte Geschmack. Die Matze, sehen Sie, wollte ich essen zu Pessach, wo man gedenkt an die Juden, wie sie ausgetrieben worden sind von Ägypten. Kosten Sie? Da ist nur Mehl und Wasser. Hm? Mehl ist es und Wasser, weil sie nicht Zeit hatten, die Juden in Ägypten den Sauerteig zu machen. Schmeckt es Ihnen? Mit Wurst. Lass es sich essen. Ja. Ist es nicht ein Wunder, Herr Lodek, dass der Koffer da ist? Na, warum ein Wunder? Mit dem Ausweis, will ich ja mal sagen, haben Sie mich auf die gleiche Tour reingelegt wie dich. Nun werde ich bald zurückfahren, Herr Lodek, wo der Koffer wieder da ist. Du wunderst dich zu viel, Grünstein. Die Welt ist unübersichtlich. Das ist wahr. Aber sie ist auch wieder einfach. Die einen scheißen dich an, die anderen, wenn du Glück hast, helfen dir. Siehst du. Ich glaube, ich habe jetzt das System. Ich habe mitgezählt. Ra, Mi, Res. Das könnte ein spanischer Name sein. Ich treffe die Mann von Spanien mit die Kübel. Ich weiß, Grieche. Jetzt kloppen sie nicht nur Französisch, sondern auch Spanisch. Auf die Art ist eine Sprache wie die andere. Hm. Sagen Sie, Herr Lodek, kann man ein Schachspiel herstellen aus Matze? Aus Matze? Ich frage Sie. Mit ein bisschen Wasser? Oder mit Suppe? Ich möchte Ihnen geben, die Matzes. Siehst du, Grünstein, jedes Feld hat einen Namen. An der einen Seite sind Buchstaben, ne? Mhm. Und an der anderen Zahlen, ja? Also hier zum Beispiel ist E 7. Mhm. Es ist vielleicht doch zu kompliziert für mich. Zum Spielen brauchst du es nicht. Aber Sie wissen es doch, Herr Lodek. Glaub mir, du brauchst es nicht. Weiße Dame, weißes Feld, schwarze Dame, schwarzes Feld. Wie du die Figuren bewegen musst, habe ich dir erklärt. Also ich fange an. Oh. Und jetzt du, hm? Aha, so. Hm. Und jetzt immer abwechseln. Nun mach mal, was du denkst. Ah, so. Und jetzt sage ich Schach. Hm? Und was bedeutet es? Es bedeutet, dass du matt bist. Finito, kaputt. Die erste Verlust, Herr Grünstein. So schnell? Keine Angst, den Fehler macht jeder, der lernt. Sieh mal so. Ist ja ganz einfach. Und jetzt zeige ich dir die spanische Eröffnung zu Ehren der Spanier in diesem Knast. Es gibt auch so raffinierte Dinger wie Damen, Indisch, aber damit fangen wir nicht an. So, es beginnt. E2, E4. Jetzt operieren Sie doch mit dieser Sache. Ich muss es nicht sagen. Man sieht ja, wo die Figuren stehen. Die ersten Züge sind immer gleich. Da kann ich nicht machen einen anderen Zug? Kannst du, aber dann ist es nicht Spanisch. Und Spanisch ist am besten zum Lernen. Ich muss Ihnen vertrauen, Herr Ludwig. Kann ich hier hinstellen, die Läufer? Oh, das ist nicht falsch. Dann stelle ich den Läufer. Oh, was meinst du, wo ich schon überall gespielt habe? Selbst im Krieg beim Donnern der Kanonen mit dem Steckschach im Stehen vom Arbeitsamt. Unter dem Passatwind südlich der Kapverden, Schach, Grünstein und Matt. Die zweite Verlust, Herr Grünstein? Wieder genau so. Jetzt nimmst du die Weiße. So, letzten Sommer habe ich in Nizza gespielt, in dem feinen Club, im Café Regence Royale, als Gast in der vierten Kategorie. Die erste Kategorie, Grünstein, lauter Weißrussen. Lässt du das Pferd da stehen, Grünstein? Werden Sie es wegnehmen? Das nicht. Wenn Sie es nicht wegnehmen, warum soll ich es denn wegnehmen? Oh, du bist ganz schön mutig, Grünstein. Ja, in Nizza spielt auch ein Haufen englischer Lords. Ich habe zum Beispiel gegen einen pensionierten General gespielt. Der war 4 Jahre lang Spion in Berlin. Der Kellner, der da bedient, hat gesagt, den Mann schlagen Sie, Kapitän. Der Mann ist senil. Ich habe ihn auch geschlagen. Bums, das war's auch hier. Grünstein, Schach und Matt. Die dritte Verlust. Da können Sie nicht aufhören mit den Zählen. Spiele ich vielleicht um Geld. Die 18. Verlust? Wollen möglicherweise Sie versuchen zu spielen, Herr Grieche? Vielleicht, ich werde lernen, dieses Spiel. Vielleicht später. Könnte es nicht sein, dass mir Spanisch nicht liegt, Herr Ludwig? Vielleicht mehr dieses Indisch mit Damen? Och, eins nach dem anderen, Grünstein. Jetzt üben wir Spanisch. Eine Eröffnung musst du lernen wie das ABC. Das haben nämlich schlaue Leute alles schon ausprobiert. Du darfst natürlich nicht einfach immer den gleichen Zug machen wie ich, Grünstein. Aber wenn er gut ist für Sie, warum nicht für mich? Weil du schwarz spielst. So verlierst du ein Tempo. Und wenn ich jedes Mal hin und her überlege, verliere ich kein Tempo? Dann verlierst du Zeit. Aber Zeit haben wir ja. Ich möchte Sie nicht immer warten lassen, Herr Ludwig. Überlege doch, solange du willst. Na schön, wenn Sie es sagen. Ja. Schach verlangt Ruhe. Ruhe. Hast du mal den Namen Aljochin gehört? Möglich. Aber ich möchte ihn vergessen haben. Geschrieben Aljochin. Aber gesprochen Aljochin. Ein Genie, Grünstein. In Nizza hat er gegen 30 Mann gespielt. Simultan, das heißt zugleich. Der hatte die Ruhe so sehr weg, dass er erstmal gar nicht erschienen ist. Er wurde mit der Taxi aus einem Lokal geholt und dann hat er 2 Mädchen mit, wovon ihm eine dauernd auf dem Schoß saß. Ja, ich habe am 28. Brett gesessen. Aber nach 14 Zügen muss ich einen Fehler gemacht haben. Ich danke Ihnen, hat der Jochin zu mir gesagt, wobei er ziemlich nach Schnaps gerochen hat, immerhin. Tja. Auch ein Könner wie Rometti aus Italien war im Handumdrehen kaputt. Ich versuche mir zu überlegen, Herr Ludwig, was Sie unternehmen werden mit Ihrem nächsten Zug. Genau, so ist es richtig. Bald ist die 19. Verlust. Nimm ihm nicht die Nerven, Grieche. Jeder macht mal einen Fehler, im Spiel wie im Leben. Ja. Bei mir stand eines Tages ein Kerl an Bord. Erst fragt er so ganz beiläufig, ob ich Zigaretten von Korsika hole oder Juden nach Palästina bringe. Und dann sagt er, ein kleines Schiff, Kapitän. Ein armes, kleines Schiff. Sie sollten lieber für uns arbeiten. Und wer seid ihr? Frage ich. Das Schembüro, sagt er. Ja, eine Polizei. Soweit war es vielleicht sein Fehler. Ich sage, komm mal rüber. Dann habe ich ihm eine schöne gestreckte Rechte auf den Punkt gehauen und dann hat Charlie mit angefasst und wir haben ihn die 2 Meter rübergeschmissen an Land und dem Griechen hat er sich das Kinn gehalten. Das aber war mein Fehler. Da haben sie mir die Lizenz entzogen und deshalb musste ich nach Paris und jetzt sitze ich hier drin mit euch. Ich hätte nicht so unhöflich ablehnen dürfen. Ja? Die können einen ganz schön stören mit ihrer Suppe. Mr. Quell! Lass den Grünstern, wir spielen gleich weiter. Sie führen ein abenteuerliches Leben, Herr Lodek. Was bleibt mir übrig? Aber führen Sie ein glückliches Leben? Meine Mutter hat mich mit Spinnweben abgerieben, gleich nach der Geburt. Das soll Glück bringen. Ich wünsche es Ihnen. So, spielen wir weiter. Ich bin am Zug, was? Sie rücken den Bauern? So ist es. Nun, ja. Ja. Zuletzt bin ich auf einem Norweger gefahren, ein richtiger Eimer. Wenig Heuer und schlechtes Fressen für die Matrosen. Aber nach Hause will ich nicht, weil sie da den Hitler haben. Und wer den bloß für verrückt hält, der irrt sich. Also sind Sie nun ein Kapitän oder ein Matrose? Im Hafen von Frisy liegt ein Schiff, das ich führe. Und wer ein Schiff führt, ist ein Kapitän. Sie verstehen sich verwickelt zu antworten, wie die Gesetzbücher. Die Hitler ist verrückt? Eben nicht. Und warum regiert die Hitler? Ja, warum? Weil der Kaiser böse ist. Aha, so, hallo? Weil der Kaiser böse ist, so, dass nicht zurückkommt in Deutschland. So kommt die Hitler. Hast du gehört, Grünstein, warum der Hitler dran ist? Lenken Sie mich nicht ab mit dem Hitler, jetzt sage ich Ihnen Schach. Ja, du sagst Schach? Da stelle ich den Turm vor. Dann lasse ich springen das schöne Pferd. Ist wieder Schach. Tatsächlich. Und wenn Sie rücken nach vorn, ist wieder Schach. Ja, verflucht. Nicht zumachen ohne Brille. Und was bedeutet das? Du hast gewonnen. Es ist nicht die 19. Verlust. Jetzt verliere ich das Spiel wegen dem scheiß Kaiser, deinetwegen, Grieche. Ich wundere, es war geredet von die Hitler. Wie soll man sich konzentrieren, wenn du hier rumhockst und dauernd vom Kaiser quatscht? Kannst du nicht mal in einer Weile still sitzen auf deinem Bett? Ich werde jetzt nicht mehr sprechen. Ja, jedenfalls nicht von diesem ausgedienten Kaiser. Ich werde nicht sprechen von jetzt und ich werde nie erlernen, dieses Spiel. Ja, ja. Ja. Also, wie hast du das gemacht, Grünschach? Ich weiß nicht, Herr Lodek. Ich überlege und überlege, die Figuren tanzen mir vor den Augen und plötzlich und rücken von allein. Mich müssen Sie nicht fragen. Ach, das spiele ich nochmal mit Weiß. Wie Sie wollen, Herr Lodek. E2... E4. Ich mache es, wie Sie mir gezeigt haben. Schach ist ein schönes Spiel. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich zweimal gewinnen kann gegen Sie. Es ist noch schöner, als wenn man verliert. Na, siehste. Es ist eigentlich schade, dass ich bald abreisen werde, wo ich allmählich ein Gefühl bekomme für das Spanische. Ich schlag den Bauern. Ich auch. Rochade. Ich auch. Aha. So, so. Naja. Zuerst ist ein Telegramm gekommen, müssen Sie wissen. In Paris ist gestorben der Onkel Jankel. Ja. Ich habe ihn nicht gekannt, den Onkel Jankel. Vor langer Zeit ist er ausgewandert, also... Ich habe es mich kosten lassen, ein allgemeines, trauriges Gefühl. Aber das fragt die Frau. Warum schicken Sie ein Telegramm extra von Paris von der Behörde? Woher wissen Sie von uns? Vielleicht ist eine Erbschaft. Hast du vorhin genauso gestanden? Ungefähr kann es so gestanden haben, Herr Ludwig. Oh, knifflig. Oh, knifflig. Wir liegen nachts, müssen Sie wissen, und beratschlagen. Die Frau sagt... Fahr hin und sieh nach, was dein Onkel Jankel hinterlässt. Unterlagen. Wenn du wirst eine Woche nicht schlachten, werden die Juden nicht verhungern. Ja. Dann könnte es nicht schade sein ums teure Fahrgeld. Was war er denn, ein Schneider? Na, wenn er ist geworden, ein Modekönig. Na gut, ich werde fahren, sage ich. Da jammert sie. Was, du willst wegfahren in solchen Zeiten? Oder du musst reisen über Deutschland, wo sie die Juden misshandeln? Ich fahre als ein Pole, sage ich. Und wenn sie auch verfolgen, die Polen? So wenden wir es hin und her. Dann sage ich, wir haben nicht gesündigt und haben nichts zu verschenken. Warum soll Gott uns verlassen? Und der Vater im Himmel hält seine Hand über mich, bis ich in Paris auf dem Bahnhof bin. Na, dann aber spricht er. Nun bereue Feibel Grünstein und suche den verborgenen Sinn in deinem Unglück. und wie ich bereue und bereue die Habgier und die Neugier und wie ich bereue die 8. Woche, Sie sind mein Zeuge, da kommt der Koffer zurück wie ein Zeichen. Und ich sage, Herr, ich habe verstanden und gebe Ihnen die Matzes, Herr Ludwig. Und jetzt frage ich mich, ob es nicht auch sein Plan war, dass ich mit Ihnen Schach spiele. Du redest in einer Tour und der Grieche sitzt rum wie ein eingeschneiter Affe. Das lenkt einen natürlich beides ab. Ich wollte nur sagen, dass mein Herz nicht mehr hängt an der Erbschaft von Onkel Janke. Möchte wissen, warum ich 2-mal gegen dich verloren habe. Ich sehe auch den Ochsen nicht mehr in der Frühe. Irgendwie stehst du schon wieder besser. Und wie werden Sie sich wundern, die Frau und die Kinder und die Nachbarn, dass ich eingesperrt war im selben Haus wie die Königin Marie Antoinette? Die war hier nicht drin. Nun, ich schmücke es ein bisschen aus. Und für die Kinder werde ich erklären, das schöne, schwierige Schach. Herr Ludwig, Schach? Ja. Schach? Ja. Könnte es sein, dass Sie verloren haben, Herr Ludwig? Ja. Was ist denn los, ja. Grieche? Ja. Was machst du denn mit deiner Schüssel? Ja. Hör doch mal auf der Schüssel rumzutrampeln. Ich hab ihn immer gesagt, er ist verrückt. Komm zu dir, Grieche. Wir sind doch bei dir. Mensch, setz dich doch erstmal hin. Also essen kannst du aus der Schüssel nicht mehr. Alles in Ordnung, Gardien, der Mann beruhigt sich schon. Monsieur de Jacques confisqué. Ja, was soll denn das? Lass mal das Schachspiel stehen, das gehört mir. Suivez-moi. Warum soll ich mitkommen? Suivez-moi. Hier hat ein Mann einen Zellenkoller. Der hat durchgedreht. Was hat das mit mir zu tun? Parlez-vous français? Monsieur le directeur, ein Kapitän spricht viele Sprachen. Wir können Deutsch sprechen. Je suis Laurent, ich bin Lothringer. Merci, monsieur. Dieses Spiel wurde beschlagnahmt sur mon ordre, auf meine Anweisung. Dann protestiere ich dagegen. Och, sprechen Sie nicht so mit mir, Monsieur. Ich bin selbst ein Freund des Schachspiels und ich bewundere die Schachfiguren, die man im Gefängnis macht, aus Brot und aus Zeit. Ihre Figuren sind exzeptionellement schön, so glatt wie aus einem edlen Stoff. Das sind Matzes. Matzes? Jüdisches Brot. Excellent. Und die glänzende schwarze Couleur? Das ist die ranzige Suppe, die hier gekocht wird. Ganz excellent. Geben Sie mir die Ehre, Kapitän, ein Spiel mit Ihrem Spiel? Ich bin Ihr Gefangener, Monsieur. Eine würdige Antwort. Rechts oder links? Links. Dann spielen Sie weiß und fangen an. Al Español? Nein, Italienisch. Spanisch habe ich in letzter Zeit zu oft gespielt. Also al Italien. Kennen Sie eigentlich den Dreh mit den Papieren? Wovon Sie sprechen? Ich habe eine Aufenthaltserlaubnis für Frankreich. Hallo. Die Polizei kommt in die Pension, in der ich wohne, und kontrolliert sie. Hallo. Sie sagen in Ordnung, die können Sie sich morgen bei uns wieder abholen. Und als ich da erscheine, werde ich verhaftet, weil ich keine Aufenthaltserlaubnis habe. Hat man das gemacht? Ja, so macht man es. Auch mit dem Polen in meiner Zelle. Ein verdeckter Zug, würde ich sagen. Und der Grieche hat überhaupt keine Ahnung, was Sie von ihm wollen. Es tut mir leid, Monsieur, aber man betrachtet Sie alle als unerwünschte Ausländer. Und was ist an mir unerwünscht? Es ist eine unruhige Zeit, Monsieur. Wenn Sie das meinen, ich habe nichts zu tun mit dem Radau-Bruder in Deutschland. Vielleicht besteht die Ansicht, man muss mit ihm leben. Wenn er Sie leben lässt. Vielleicht besteht die Ansicht, Leute wie Sie könnten ihn anziehen, wie den Blitz. Und wer ist das, Leute wie ich? Voyez-vous, Monsieur, ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich bin der Direktor d'une petite prison, von einem kleinen Gefängnis. Wir können Schach spielen. Das ist alles. Garde. Hoppla, da sitze ich in der Falle. Die Dame ist hin. Nicht aufgepasst, mein Lieber. Une revanche? Ja. Was war, Herr Ludwig? Das Spiel ist weg. Weg? Und ich habe ihn 2-mal gewinnen lassen, diesen Hund. Der Direktor sammelt nämlich Schachspiele und aus Matzes hat er noch keins. Machen wir uns ein neues, Herr Ludwig. Wir legen das Brot zusammen. Oder essen Sie Ihr Brot, wir nehmen nur meins. Es lohnt sich nicht, Grünstein. Es wird wohl meine letzte Übernachtung hier sein. Kommen Sie frei? Ich komme vor ein Schnellgericht. Sie werden sehen, man wird Sie freisprechen. Wie ich die Partie beurteile, kaum. Ich warte immer, dass Sie nicht schlafen. Die ganze Nacht warte. Schön, Grieche, dass du wieder redest. Was malst du denn so innig auf dein Papier? Ich möchte gemeine Brief. Bitte. Der Brief muss schicken. Sehr schnell. Aber es muss noch hinzugefügt sein, die Adresse für die Briefe. Sie sind ein guter Mann. Ich glaube, sprechen böse, aber in die Erz sind gut. Zeig mal hier den Brief. Ich muss ja wissen, was ich rausfummeln soll. Aber nicht sprechen böse? Ja. Sehr geehrte Majestät, der deutsche Kaiser. Es schreibt ein Grieche von Korfu, Ihre Koch. Sie sagen so die 11. April in 1905 an eine Knabe. Die Knabe bin ich. Sehr geehrter Kaiser, es ist die Krieg und ich komme nach Berlin zu spät. Aber all die Leben, ich denke treu und komme jetzt wieder. Vielleicht ist wieder Krieg, aber Ihre Koch kommt. Schon ist in Paris, aber ein Unglück. Ihre Koch ist in Gefangenschaft. Französische, sehr geehrter Kaiser, er bittet für Hilfe. Niemand hilft. Ich wünsche einen guten Morgen. Morgen, Grünschein. Wenigstens haben Sie schönes Wetter für Ihren Prozess. Es sieht so aus. Hör zu, Grieche. Ich nehme ihn mit, den Brief. Und fragen genau die Adresse in Holland? Mach ich. Und geben hinzu die Adresse von die Gefängnis. Und schicken schnell. Ich tue, was ich kann. In die Freiheit, ich kann kochen eine Suppe. Für Sie auch. Für Sie, Herr Grünstein. Orangenschaumsuppe. Tja. Es kann natürlich sein, Grieche, der Brief erreicht den Kaiser nicht so schnell. Warum erreicht nicht? Na, nimm mal an, die Post geht lange. Oder man legt ihm den Brief nicht gleich vor. Der Kaiser geht ja nicht selbst zum Briefkasten. Oder er liest ihn nicht gleich. Und wenn er liest, muss er sich erst beraten, was er tun kann in dem Fall. Es ist ja alles nicht mehr so wie früher mit dem Kaiser. Naja. Ich meine, vielleicht musst du dir auch selbst ein bisschen helfen. Sortiert das Kabinett! Ja, wer ist dran? Sie sind dran, Herr Ludek. Hm? Ich werde bringen, die Kühe. Lass stehen, ich gehe schon. Nein, ich. Ich bedanke. Ja, nun werden wir nicht mehr Schach spielen, Grünstein. Schade drum. Jetzt denkst du, du spielst besser. Ich denke nichts, Herr Ludek. Was habe ich gesagt? Schach ist ein schönes Spiel. Ne? Wenn du mal ein Inserat siehst in der Mittelmeergegend, wo drauf steht Tourisme individuell maritim, das heißt individuelle Seereisen, das bin ich. Oder sie nehmen sich einen Zug, fahren bis nach Radom, steigen um nach Perlitschew, dann sind es noch 3 Kilometer zu Fuß bis Warschowka. Fragen Sie nach Grünstein und jeder wird Ihnen sagen. Natürlich bin ich nicht in Ihr Fahren. Wie sollte ich denn? Es war doch schon August, 3 Wochen vor dem Krieg. Als ich nach 4 Monaten rauskam aus Fränen, aus diesem anderen Knast, bin ich irgendwie über Portugal nach Mexiko. Da konnte man damals einen Haufen Deutsche treffen. Alles Immigranten. Wer weiß, ob Grünstein selbst noch hingekommen ist. Nach Polen. Und wenn, wo ist er da hingekommen? Den Brief an den Kaiser habe ich noch eingesteckt, das ja. Aber Grünsteins Springerzug mit Schwarz in der spanischen Partie, den habe ich mir damals leider nicht gemerkt. Das ist komisch. So viele Leute spielen Schach, aber diesem Zug bin ich nie wieder begegnet. Kann sowas einfach verloren gehen? Und man findet es nie wieder? Weil sich diese Sache nur Grünstein ausdenken konnte. Der könnte im Schachbuch stehen wie Nimzowitsch. Die Grünstein-Variante sozusagen. Und wäre auch gut gegen einen schlauen Hund wie den Kellner Garstecki. Wäre gut. Die Grünstein-Variante. Ein Hörspiel in Erinnerung an Geschichten, die Ludwig Turek erzählt hat. Von Wolfgang Kohlhase. Dramaturgie Wolfgang Beck. Die Personen und ihre Darsteller waren Lodeck Kurt Böwe, Grünstein Wolfgang Grese, der Grieche Horst Hiemer, Gefängnisdirektor Harald Hauser, der Wärter Rudolf Christoph. Musik Wolfgang Bayer. Schnitt Harald Vogt, Toningenieur Jutta Kaiser. Assistenzregie Barbara Plensat, Regie Günter Rücker.